mich nicht verlieren. Bin ich bereit, bereit für immer wegzufahren. Das liegt tief in mir, oh, das lässt mich schon so lang nicht mehr los. Es lässt mich nicht mehr los. Es ist 11:04 Uhr, oh, doch ich spüre schon bald. Straße führt zu der Gasse, wo ich noch nie war. Einen gibt, den ich hasse, den ich verlasse, das ist sonderbar.